Okay, this morning is the first Sunday in the next 30 years. Heute ist der erste Sonntag in den kommenden 30 Jahren. Last week we celebrated our 30th year anniversary. Letztes Jahr haben wir unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. And I couldn't think. Letzten Sonntag, ja. I couldn't think of a more powerful message to start the next 30 years than the one I have this morning. Und ich könnte mir keine kraftvollere oder bessere Botschaft ausdenken als die heutige, um die nächsten 30 Jahre einzuläuten. And if you asked me what my desire would be for the next 30 years, und wenn ihr mich fragen würdet, was ist mein Wunsch für die nächsten 30 Jahre, it would be to comprehend this message in our church. Und zwar, dass wir in dieser Gemeinde diese Botschaft wirklich verstehen. This morning we're also going to have the Lord's Supper, and this all ties in together. Und wir feiern auch heute das Abendmahl und das bindet das mit ein. So let's go to slide one. This is a prophecy from the prophet Jeremiah. Das ist eine Prophezeiung vom Propheten Jeremia. This is about the new covenant. Da geht's um den neuen Bund. That we're going to celebrate this morning. Den wir heute Morgen feiern werden. And Jeremiah wrote this years before. Und das hat Jeremia Jahre vorher geschrieben. But this is the covenant. Sondern das ist der Bund. Meaning the new covenant, which I will. Den neuen Bund. This is the covenant, meaning the new covenant. Das ist der neue, sondern das ist der Bund, also der neuen Bund. Which I will make with the house of Israel. Den ich mit dem Haus Israel schließen werde. I will put my law within them. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. And that speaks of the coming of the Holy Spirit. Das spricht vom Kommen des Heiligen Geistes. Means our justification through Christ. Das bedeutet die Rechtfertigung Christi, durch Christi. And then God empowering us to live our lives by the Holy Spirit. Und dass Gott uns bevollmächtigt, dass wir unser Leben mit dem Heiligen Geist leben. But I want you to notice these words with the house. Aber ich möchte, dass ihr auf diese Worte achtet, mit dem Haus. I will make the covenant with the house. Ich werde diesen Bund mit dem Haus schließen. And those words, the house. Und diese Worte, das Haus mit dem Haus, or house, is oder nur so Haus, unbelievably powerful. Ist so unglaublich kraftvoll. We can have big houses. Wir können große Häuser haben. We can have little houses. Und kleine Häuser. We can have houses made of all kinds of material. Wir können Häuser aus allen möglichen Materialien haben. From wood, Holz, to concrete, Zement, to block, Ziegel, to straw. Aus Stroh. From anything. Aus allem Möglichen. There are 8 points I want to bring out about a house today. Ich möchte heute über 8 Punkte sprechen, die ein Haus betreffen. And I want to go through the first 7 very quickly because point 8 is our message. Und ich möchte die ersten 7 nur ganz kurz streifen, weil Punkt 8 ist dann geht in unsere Botschaft heute hinein. This principle of the house. Das Prinzip eines Hauses. And somehow God really loves this thought. Und Gott liebt diesen Gedanken sehr. Because that word house is used over and over and over and over in the Bible. Weil dieses Wort Haus wird immer wieder in der Bibel verwendet. Number one. A house is a place where people live. Nummer eins. Ein Haus ist ein Ort, wo Menschen drin leben. Next slide. God says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Der Herr spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Where then is a house you can build for me? Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? And where is a place that I may rest? Und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Jesus said, in my Father's house. Jesus hat gesprochen, im Haus meines Vaters are many mansions. Sind viele Wohnungen. God has a house. Gott hat ein Haus. But who could build a house for God on earth? Aber wer könnte auf der Erde ein Haus für Gott bauen? The earth is his footstool. Die Erde ist sein Fußschemel. And where God lives, und wo Gott lebt, in God's house, in Gottes Haus, is called the third heaven. Das wird der dritte Himmel genannt. That's where God dwells. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. So number one, it's the place where we live. Das ist der Ort, wo wir leben werden. It's the very most general meaning of the word. Das ist das allgemeinste Bedeutung von diesem Wort. Number two, the people we live with, primarily our family. Die Menschen, mit denen wir leben, sind in erster Linie unsere Familie. Remember the rich man in hell. Erinnert ihr euch an den reichen Mann in der Hölle? When he called over to Abraham. Als er rübergeschrien hat zu Abraham. And he said, send Lazarus to my father's house. und er gesagt hat, schick Lazarus in das Haus meines Vaters. What was he saying? Was hat das bedeutet? Send Lazarus to tell my family that there is such a place as this. Schick Lazarus, um meiner Familie zu warnen, dass es ein Ort wie dieser hier existiert. Jesus said to Zacchaeus. Jesus hat zu Zacharias gesagt. Today, heute, salvation has come to your house. Ist die Erlösung zu deinem Haus gekommen. Meaning it has now come to your family. Was bedeutet zu deiner Familie? But the Bible is always using this word house. Aber die Bibel verwendet immer wieder dieses Wort Haus. Somehow God really loves this word. Und Gott liebt wirklich dieses Wort. Number three. Nummer drei. House also speaks of our ancestors. Das Wort Haus spricht auch von unseren Vorfahren. And our descendants. Und unseren Nachfahren. Remember when Peter got up and spoke his first message. Erinnert euch, als Petrus aufstand und seine erste Predigt predigte. In Acts chapter 2, verse 36. In Apostelgeschichte 2, Vers 36. He said, let all the house of Israel know. Lass das ganze Haus Israel wissen. Let all the house of Israel know for certain. Lasst das ganze Haus Israel wissen, dass das sicher ist. That God has made Jesus both Lord and Christ. Dass Gott Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Let all the house of Israel know. Lasst das ganze Haus Israel wissen. Wasn't speaking of a place where they lived. Er sprach nicht von einem Ort, wo sie gelebt haben. Wasn't speaking of a family. Er sprach nicht nur von seiner Familie. It was speaking of a nation. Sondern von der ganzen Nation. Number four. Nummer vier. House can also speak of our physical bodies. Das Haus kann auch unseren physischen Körper it's the place bezeichnen. Where our soul and our spirit live. Das ist der Ort, wo unsere Seele und unser Geist leben. And one day we will leave this house. Und eines Tages werden wir dieses Haus verlassen. Unless the Lord comes back. Außer der Herr kommt zurück. First. Kommt früher zurück. And changes this house into an eternal house. Und ändert dieses Haus in ein ewiges Haus. 2 Corinthians 5:1. 2. Korinther 5, Vers 1. We know that if the earthly tent, skenos, which is our house, oikos, is torn down. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus, skenos, oder oikos, in dieser Hütte, griechischem skenos, zerbrochen wird. We have a building, an oikidomi, which is an architecture. We have an oikidomi from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Dass wir einen Bau, ein Oikodome haben, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. So our human body is also called a house. Also auch unser irdischer Körper wird als Haus bezeichnet. Because it's where our spirit and our soul dwell. Weil eben unser Geist und unsere Seele darin wohnen. Number five. Nummer 5. It's a place of worship. Es ist ein Ort der Anbetung. When Jesus in John chapter 2, als Jesus in Johannes Kapitel 2 came to Jerusalem, nach Jerusalem gegangen ist, he went right to the temple. Ist er direkt in den Tempel gegangen. And he said, "My Father's house is a house of prayer." Und hat gesagt, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein. My Father's house. Das Haus meines Vaters. Is a house of prayer. Ist ein Haus des Gebets. But you have turned it into a den of thieves. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. And then his disciples remembered that it was written. Und seine Jünger gedachten daran, dass es geschrieben steht. Zeal for your house has consumed me. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Zeal for your house. Der Eifer um dein Haus has consumed me. Hat mich verzehrt. We have a house. Wir haben ein Haus. Every local church in the earth today is a house. Jede lokale Gemeinde auf der ganzen Welt ist auch ein Haus. Jesus has a house. Jesus hat ein Haus. His church is a house. Seine Gemeinde ist ein Haus. Every place where people worship Jesus. Jeder Ort, wo Menschen sich treffen, um Jesus anzubeten, is a house. Ist ein Haus. It's his house. Es ist sein Haus. And it's our house. Und es ist unser Haus. Jesus was consumed with zeal for the house. Jesus hat sich vor Eifer verzehrt um sein Haus und dein Haus. He considers us a house. Und er betrachtet uns als Haus. We'll define that in a little while. Und wir werden das später mehr definieren. Point number six. Nummer 6. A house means our lives, our security and future. Ein Haus kann auch unser Leben, unsere Sicherheit und unsere Zukunft bedeuten. Next slide. Matthew 7:24. Matthäus 7, Vers 24. Everyone who hears my words and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. God also looks at our personal lives. Gott betrachtet unser persönliches Leben. Each of our personal lives. Jedes unserer persönlichen Leben. As a house. Als ein Haus. Our life, our security and our future as a house that we are building. Unser Leben, unsere Sicherheit und unsere Zukunft als ein Haus, das wir gerade bauen. And anyone who builds their house on his words, und jeder, der sein Haus auf sein Wort baut, will be like a house built on a rock. Wird so sein wie ein Haus, das wirklich auf Fels gebaut and wurde. When the storms come, und als die Stürme kamen, and the storms always seem to come. Und die Stürme scheinen immer irgendwann zu kommen. Even when you look on the radar screen of your life and everything is blue. Immer wenn du auf den Radarschirm deines Lebens schaust und alles ist so schön blau. Somehow life has a way of sending a storm. Dann findet das Leben irgendwie einen Weg, um dir einen Sturm and abzuschicken. When the storm comes, the house will stand. Und wenn dieser Sturm kommt, dann wird dein Haus stehen bleiben. My life, mein Leben, my security, meine Sicherheit, my future, meine Zukunft werden bestehen bleiben. But the house that is not built upon the Lord's words, aber das Haus, das nicht auf die Worte des Herrn gebaut wurde, was blown away. Das wird umgeweht werden. And the destruction was great. Und die Zerstörung war groß. Number 7. Nummer 7. The house speaks of God's family. Das Haus spricht auch von Gottes Familie. Matthew 10:25. Matthäus 10, Vers 25. If they called, this is speaking of Jesus. Das redet hier von Jesus. If they called the head of the house Beelzebub. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben. How much more the members of his household. Wie viel mehr seine Hausgenossen. Jesus considers himself the head of the house. Jesus betrachtet sich selbst als den Hausherrn. He considers those in his family the members of, or in his kingdom, the members of his house. Und er betrachtet die, die zu seinem Königreich gehören, als seine Hausgenossen oder Mitbewohner. He views himself as the head of the home. Und er selbst ist aber der Herr des Hauses. And we need to see ourselves as a home. Und wir müssen uns selbst auch als Zuhause sehen. And to view ourselves as a house. Und uns selbst das Haus zu betrachten. Now point number 8. Punkt Nummer 8. What could it be? Was könnte das sein? Let's go to Hebrews chapter 3. Gehen wir vor zu Hebräer Kapitel 3. Now this is a very powerful verse and it's got a lot of different views from different scholars. Also es ist ein sehr kraftvoller Vers und das wird von verschiedenen Schriftgelehrten unterschiedlich betrachtet. Because of that word if. Wegen diesem Wort wenn. But we're going to come to that. Aber dazu kommen wir später. Hebrews chapter 3, verse 5 and 6. Hebräer 3, Verse 5 und 6. Now Moses was faithful in all his house as a servant. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu. Now the Jewish people consider Moses the greatest man who ever lived. Die Juden betrachten Mose als den großartigsten Mann, der jemals gelebt hat. Especially at the time of Christ. Besonders zur Zeit Christi. There was no one greater who ever lived than Moses. Es gab niemand größeren, der jemals gelebt hatte als Mose. And they probably were right. Und wahrscheinlich hatten sie recht. But now the writer of Hebrews compares Christ to Moses. Aber jetzt vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefs Jesus mit Mose. Moses was faithful in all his house. Und Mose war treu in seinem ganzen Haus. As a servant. Als Diener. But Christ was faithful as a son over his house. Christus aber als Sohn über sein Haus. Isn't that cool? Ist das nicht großartig? Whose house we are. Sein Haus sind wir. If wenn we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Does that mean if I don't? Bedeutet das, wenn ich das nicht mache, then I will go to hell? Dass ich dann in die Hölle gehe? Does it mean if I don't? Bedeutet das, wenn ich das nicht mache, I was never actually a Christian? Dass ich dann niemals wirklich Christ war? And this is the debate. Und das ist diese Diskussion. One side says, die eine Seite sagt, even though you're Christian, auch wenn du Christ bist, you're not a Christian. Bist du dann kein Christ? The other side says, die andere Seite sagt, even though you said you were a Christian, auch wenn du gesagt hast, dass du Christ bist, it actually proves you never were. Dann beweist es, dass du eben kein Christ warst. I don't think it's talking about any of that. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Next verse. It's speaking of our believer priesthood. Es geht um unsere gläubige oder das gläubiger Priesterschaft. Moses was from the tribe of Levi. Mose kam aus dem Stamm Levi. Moses was the first priest. Mose war der erste Priester. Moses appointed the first high priest. Und Mose hat den ersten Hohepriester ernannt. Moses was the first priest, but he anointed the first official high priest. Mose war selbst ein Priester, aber hat den ersten offiziellen Hohepriester gesalbt. Which was his brother Aaron. Und das war sein Bruder Aaron. And the whole priesthood of Israel came through Aaron. Und die gesamte Priesterschaft kam durch den Stamm Aarons. Go to the verse before, again, one more time. Previous verse. Moses was faithful in all his house. Und Mose war zu seinem ganzen Hause treu. And I believe this is speaking of the house of Levi. Und ich glaube, er spricht von dem Hause Levi. That he was a servant to the priests. Dass er ein Diener der Priester war. And Christ was faithful as a son over his house. Aber Christus war treu als Sohn über sein whose Haus. Whose house we are. Und sein Haus sind wir. As believer priests. Als gläubige Priester. If wenn we hold fast our confidence. Wenn wir unsere Freimütigkeit und unsere Zuversicht festhalten. And the boast of our hope firm until the end. Und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende festhalten. We are the house of Christ. Sind wir das Haus Christi? There's nothing more powerful. Es gibt nichts Kraftvolleres. Than for a church to see themselves as a house. Als eine Gemeinde, die sich selbst als Haus sieht. That we refer to ourselves as the house. Dass wir uns selbst als Haus bezeichnen. I'm going to the house of the Lord. Ich gehe heute zum Haus des Herrn. We refer to our location as the house. Und wir betrachten unseren Ort hier als Haus. But we are the house in the house. Aber wir sind das Haus im Haus. And Jesus is the head of the house. Und Jesus ist der Hausherr. And we are his house. Und wir sind sein Haus. In a very real sense right now. In einem sehr wahrhaftigen Sinn jetzt gerade. If wenn and only if und nur wenn we hold fast our confidence. Wir die Freimütigkeit festhalten. Just because I'm born again and on my way to heaven. Nur weil ich wiedergeboren wurde und auf dem im Weg zum Himmel bin. Doesn't mean that I am living like I am part of the house. Bedeutet es nicht, dass man dass ich so lebe, als wäre ich Teil des Hauses. Many Christians will live and die and never have the experience of being in the house or being the house. Viele Christen werden leben und irgendwann sterben, ohne jemals die Erfahrung gemacht zu haben, Teil des Hauses zu sein. And the only way that we can have this, und die einzige Art und Weise, wie wir das erfahren können, we hold our confidence, wenn wir unsere Freimütigkeit festhalten and the boast of our hope, und den Ruhm der Hoffnung. That means a triumphal joy, das heißt, diese triumphale Freude, that we are so confident, dass wir so zuversichtlich sind, that Jesus is for us, dass Jesus für uns ist, that he's at the right hand of the Father, dass er zur Rechten des Vaters that sitzt, I can come to him in any state, dass ich in jederzeit zu ihm kommen kann, egal wie ich, in jeder Bedingung oder any time, Zustand, jederzeit, any place. Jedem Ort. We said this last week. Das haben wir letzte Woche gesagt. I can come at any time. Ich kann jederzeit, at any place. An jedem Ort. In any condition. In jedem Zustand zu ihm kommen. With an honest heart. Mit einem ehrlichen Herzen. That's my confidence. Und das ist meine Zuversicht. If we hold fast this confidence. Wenn wir diese Zuversicht festhalten. That because Jesus shed his blood on a cross. Weil Jesus sein Blut an einem Kreuz vergossen hat. I have access to God. Habe ich Zugang zum Vater. Anytime. Jederzeit. Any place. An jedem Ort. In any condition I find myself in. Und in jedem Zustand, in dem ich mich befinde. Heart, mein Herz, soul, meine Seele, mind, mein Verstand, body. Mein Körper. As long as I come with an honest heart. Solange ich mit einem ehrlichen Herzen zu ihm komme. If we hold this confidence, wenn ich diese Zuversicht festhalte. And the boast of our hope. Und den Ruhm der Hoffnung. Which means the unspeakable anticipation of what is coming on the other side. Das bedeutet diese unaussprechliche Erwartung von dem, was auf der anderen Seite auf mich wartet. By grace. Durch die Gnade. Then we are the house. Dann sind wir das Haus. Only people who hold on to this. Nur Menschen, die daran festhalten. Are the house. Sind das Haus. Not all believers are the house. Nicht alle Gläubigen sind das Haus. In terms of the priesthood. Wenn es um die Priesterschaft geht. Most believers come to the house in terms of a place of worship. Viele Gläubige kommen in das Haus, was die Anbetung angeht. But they don't come to the house as the house. Aber sie kommen nicht in das Haus als Haus. They've lost their confidence. Sie haben ihre Zuversicht verloren. They don't set their mind on heaven. Sie haben ihren Sinn oder ihren Verstand nicht auf den Himmel gerichtet. There's no anticipation. Es gibt keine Erwartungshaltung. If you go to verse 12, which is not here, it says this. Wenn du weiterliest bei Vers 12, beware, beware, lest any one of you. Seid achtsam, dass nicht einer von euch. Lest anyone in this room. Irgendeiner hier in diesem Raum. Depart from the living God. Sich scheidet oder weggeht vom lebendigen Gott. From an evil, unbelieving heart. Wegen eines bösen, ungläubigen Herzens. Speaking of two believers. Und er spricht hier von zwei Gläubigen. Brethren, brethren, brethren, beware. Brüder, Brüder, passt auf. It's very easy to depart from the living God. Es geht sehr schnell oder sehr leicht, dass man scheidet vom lebendigen Gott. To walk away from the priesthood. Und dass man aus dieser Priesterschaft einfach weggeht. From the living reality that we are the house. Von der lebendigen Realität, dass wir das Haus sind. We are the house. Wir sind das Haus. Jesus is the Lord of the house. Und Jesus ist der Hausherr. And it all starts with an evil heart. Und alles beginnt mit einem bösen Herzen. An evil heart is this. Ein böses Herz ist folgendes. I defend my sin. Ich verteidige meine Sünden. That's an evil heart. Das ist ein böses Herz. An evil heart is not a sinful heart. Ein böses Herz ist nicht nicht zwangsläufig ein sündiges Herz. Because Jeremiah 17:9 says the heart is deceitful. Weil Jeremia 17 Vers 9 da steht, dass das Herz leicht zu täuschen ist. Above everything. Vor allen anderen Dingen. Paul said in Romans chapter 7. Und Paulus sagt dasselbe in Römer 7. Inside me there's something that's wrong. Sagte, in mir drin ist etwas, das falsch ist. There is a conflict. Es gibt diesen Konflikt in and mir drin. I do the things I don't want to do. Und ich mache die Dinge, die ich nicht tun will. And that's not a problem. Aber das ist nicht das Problem. The problem is when we begin to defend it. Das Problem ist, wenn wir beginnen, das zu verteidigen. If I come to God with an honest heart. Wenn ich zu Gott komme mit einem ehrlichen Herzen. If I hold fast. Aber wenn ich festhalte. People don't hold fast. Und die Menschen halten das nicht fest. They lose it. Sie lassen es los. They lose their confidence of coming to God. Sie lassen ihre Zuversicht oder Freimütigkeit los, dass sie jederzeit zu Gott gehen they können. They fail in their own eyes. Sie versagen in ihren eigenen They're Augen. Consumed with guilt. Sie werden verschlungen von Schuld. I got a letter this week from a young girl. Ich habe diese Woche einen Brief erhalten von einer jungen Frau. She said when you gave your testimony about your dad. Sie hat gesagt, als du dein Zeugnis gegeben hast über deinen Vater, it reminded me of my dad. Hat es mich an meinen Vater erinnert. She has a sister. Sie hat eine Schwester. And the father went in the backyard and found a needle in the backyard. Der Vater ist in den Garten rausgegangen und hat dort eine Nadel gefunden. And said one of you two. Und hat gesagt, einer von euch beiden brought this needle out here. Hat diese Nadel hinausgebracht. Tell me which one. Sagt mir, wer von euch beiden das war. And neither of them did it. Und keine von beiden war es. So the father made them stand in the corner. Deswegen hat der Vater gesagt, sie sollen sich in die Ecken stellen. The rest of the day. Den ganzen Tag. Into the night. Bis hinein in die Nacht. Everybody went to sleep. Alle sind schlafen gegangen. And they were still standing there. Aber die beiden sind immer noch dort gestanden. In the dark. Im Dunkeln. And they were so tired. Und sie waren so müde. That the girl said, I went to my father and I said, I did it. Dass das Mädchen geschrieben hat, also ich bin dann zu meinem Vater gegangen und habe einfach gesagt, dass ich es war. Just because I wanted to go to sleep. Weil ich endlich schlafen gehen wollte. People are so filled with guilt. Die Menschen sind so beladen und gefüllt mit Schuld. This is such a guilt-throwing culture. Dass man so eine Kultur hat, wo man die Schuld einander so easy to let go of our confidence. Und dass es dabei so leicht ist, dass wir unsere Freimütigkeit loslassen. That I can access God at any time. Dass ich jederzeit Zugang zu Gott habe. Any place. An jedem Ort. In any condition my heart, soul, mind or body finds itself. In jedem Zustand, in dem sich mein Körper, meine Seele, mein Geist oder mein Verstand befindet. If I lose that, wenn ich das verliere, I am no longer part of his active house on earth. Bin ich nicht länger Teil von seinem aktiven Haus hier auf der Erde. And if I keep that confidence, und wenn ich diese Zuversicht behalte, and keep my focus on all that is coming, und mich auf das konzentriere, was noch kommen wird. Romans 8:18. Römer 8:18. The sufferings of this present time. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit. Cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. Können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die in uns offenbart wird. Next verse. Since we have a great high priest over the house of God. Und weil wir einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Hebrews 10:21. Hebräer 10, Vers 21. Let us draw near with an honest heart in full assurance of faith. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Without wavering. Ohne dass wir schwanken. For he who promised is faithful. In vollem Gewissheit des Glaubens unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. He promised us access. Er hat uns verheißen, dass wir den Zugang haben. He promised us he'd be there. Er hat uns verheißen, dass wir da sein werden. He promised us he'd never leave us. Dass uns niemals verlassen wird. He'd never forsake us. Dass uns niemals vergessen wird. He promised us we could cast our cares on him, for he cares for us. Er hat uns verheißen, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können, weil er kümmert sich um uns oder sorgt sich um uns. He promised us that all things work to the good. Er hat uns verheißen, dass alle Dinge zum Guten wirken werden. That he is working it to the good. Dass er es zum Guten wirken wird. He promised that he would work in us, both to will and to do of his good pleasure. Und er hat verheißen, dass er in uns wirken wird, dass wir die Dinge tun wollen zu seiner Freude. And in 1 John 1:9. Und in 1. Johannes, an Johannes 1:9. He promised us. Hat uns verheißen. If we confess our sin. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen. He is faithful and just to forgive us. Dann ist er treu und gerecht, um uns zu vergeben. And to cleanse us. Und um uns zu reinigen. Of all unrighteousness. Von aller Ungerechtigkeit. Let us draw near with an honest heart. Also lasst uns ihm nähern mit einem ehrlichen Herzen. Full assurance. Auf dem Herzen. Voller Zuversicht. Because he's the great high priest. Weil er ist der große hohe Priester. And we are a house of priests. Und wir sind das Haus voller Priester. So awesome. Das ist so großartig. Next verse. Psalm 122:9. Psalm 122, Vers 9. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. It speaks of Jerusalem. Und da spricht es von Jerusalem. For the sake of the house of the Lord, I will seek the good of Jerusalem. Wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich das Beste für Jerusalem suchen. The city of our God. Die Stadt unseres Gottes. And God looked at Jerusalem as a house. Und Gott hat Jerusalem als Haus betrachtet. Because the temple was there. Weil der Tempel dort stand. And Jesus cried out in Matthew 23. Und Jesus hat ausgerufen in Matthäus 28. O Jerusalem, Jerusalem. 23. O Jerusalem, O Jerusalem. You kill the prophets. Die du die Propheten tötest. And I would have brought you under my wing as a chicken. Und ich hätte dich unter meine Flügel genommen wie ein Huhn, eine Henne ihre Küken. But you were unwilling. Aber du willst nicht. And so your house will be left desolate. Und deswegen wird dein Haus verwüstet sein. Meaning the glory of God is now departing from the temple. Das bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes vom Tempel weggehen wird. Your temple, your place of worship, der Tempel, der Ort deiner Anbetung, is being left desolate. Wird verwüstet bleiben. 40 years later, 40 Jahre später, God would send the Romans, hat Gott die Römer geschickt, and they would destroy the temple. Und die haben den Tempel dann zerstört. Why? Warum? Because they refused access to God through the sacrifice of Christ. Weil sie haben sich geweigert, den Zugang zu Gott durch das Opfer Jesu zu suchen. They kept killing lamb after lamb after lamb after bull after animal. Sie haben weitergemacht, dass sie ein Lamm nach dem anderen getötet haben oder ein Rind oder ein Tier nach dem anderen. And Jesus was the end of all sacrifice. Aber Jesus war das Ende aller Opferungen. They should have stopped and rejoiced in Messiah. Sie hätten aufhören sollen damit und sich an den Messias freuen sollen. But they were in unbelief. Aber sie waren im Unglauben. Toward Christ. Gegenüber Christi, the Lamb of God, das Lamm Gottes, who gives us confidence to approach God now, der uns die Freimütigkeit gibt, dass wir uns Gott nähern können. And for the sake of the house of the Lord, our God, und wegen dem Hause des Herrn unseres Gottes, I will seek your good, will ich dein Bestes suchen. And this applies to us. Und das ist auch auf uns anwendbar. For the sake of the house of the Lord. Wegen des Hauses des Herrn. For the sake of the house master. Wegen des Hausherrn. I will seek your good. Werde ich euer Bestes suchen. I will live my life for the house. Werde ich mein Leben für das Haus leben. I will recognize each one of us as members of the house. Und ich werde jeden von uns hier als Mitglied des Hauses betrachten. I will give everything I can to encourage you. Und ich werde alles geben, um euch zu ermutigen. To be confident, to access the Lord. Dass ihr freimütig seid, den Herrn zu begegnen. If you fail, get up. Wenn du versagst, steh wieder auf. His mercy is new every morning. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. I will do everything I can to help by the grace of God to take away guilt. Und ich werde alles tun, was ich kann, durch die Gnade Gottes, um Schuld wegzunehmen. To encourage you, confess your sin. Um euch zu ermutigen, dass ihr eure Sünden einfach bekennt. Anytime, jederzeit, any place, an jedem Ort, any condition, in jedem Zustand. Nothing is too big. Nichts ist zu groß. Nothing is too small. Und nichts ist zu klein. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. For the sake of the house. Wegen des Hauses. I will do anything I can. Will ich alles tun, was ich kann. You know, we have a lack of bass players in our church. Wisst ihr, wir haben zu wenige Bassspieler in der Gemeinde. For Christmas I bought a bass. Deswegen habe ich mir zu Weihnachten einen Bass gekauft. I thought it'd take me about 6 months to learn. Ich habe mir gedacht, es wird circa 6 Monate dauern, bis ich es spielen kann. But it only took 2 weeks. Aber ich habe nur 2 Wochen gebraucht. Anything I can do. Was auch immer ich tun kann. If another new bass player comes in, take my place. Und wenn ein neuer Bassspieler kommt, dann sage ich ihm, nimm meinen Platz ein. What else can I do? Was kann ich just noch machen? Let me see what needs to be done. I will do anything. Also zeigt mir einfach, was getan werden muss, und ich werde alles tun. For the sake of the house. Für das Haus. I will seek your good. Werde ich euer Bestes suchen. For the sake of the Lord of the house. Wegen des Hausherrn. We seek each other's good. Suchen wir das Beste füreinander. In any ministry we do. In jedem Dienst, den wir tun. If we're on the hospitality team. Wenn wir beim Willkommensteam oder Begrüßungsteam sind. I have a sense of the house. Dann will ich das, also diesen Sinn haben für das Haus. I'm on the welcome team. Wenn ich beim Begrüßungsteam bin. Into the house. In das Haus hinein. Not just the place where we meet. Nicht nur an den Platz, wo wir uns treffen. Not just the family of God. Nicht nur die Familie Gottes. But the priesthood. Sondern die Priesterschaft. Those that are, here's my definition of the priesthood. Hier kommt meine Definition über die Priesterschaft. The community of believers. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Intimately bound together under the headship of Christ. Die innig miteinander verbunden sind unter der Herrschaft Christi. Passionately committed to serving one another. Völlig hingegeben einander und Christi ewigen Zweck zu dienen. And Christ's eternal purpose. Und Christi ewiges Zwecks. Say that again. Und Christus gemäß ewigen Zweck. Sorry, nochmal. Let's try it again. Ja. The community of believers. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Intimately bound together under the headship of Christ. Innig miteinander verbunden unter der Herrschaft Christi. Passionately committed to serving each other. Leidenschaftlich hingegeben, einander zu dienen und auch dem Zweck Christi, des ewigen Zwecks Christi. And Christ's eternal purpose. Und Christus ewigen Zweck. And this is by faith. Durch Glauben. It's not a feeling. Ist kein Gefühl. It's by faith. Durch Glauben. The just shall live by faith. Der Gerechte soll durch den Glauben it's leben. By faith. Durch den Glauben. Well, God, I don't feel. Walk by faith. Aber Gott, ich fühle es nicht, dann geh im Glauben. Step into it. Steig hinein. Believe what I've said. Glaube daran, was ich gesagt habe. And I'll pour a blessing out. Und dann werde ich einen Segen ausgießen. And this is with complete confidence. Mit vollkommener Zuversicht oder Freimütigkeit. With unspeakable joy and anticipation of present and future blessings. Und mit unaussprechlicher Freude und Erwartung der gegenwärtigen und zukünftigen Segnungen. This is the house. Das ist das Haus. This is what we are part of. Und das ist es, wovon wir Teil sind. We are the house. Wir sind das Haus. Christ is the head of the house. Jesus ist das Herr des Hauses, das Haupt des Hauses. Could you imagine what God will do in the next 30 years? Könnt ihr euch vorstellen, was Gott in den nächsten 30 Jahren tun wird? If we comprehend this. Wenn wir das begreifen oder verinnerlichen können. If everybody on the worship team. Wenn jeder im Anbetungsteam. Knows that they are a part of the house of priests. Dass sie Teil des Hauses der Priester sind. Everybody at the info center. Jeder beim Infocenter. Everybody at Connect Point. Jeder beim Connect Point. Everybody at the bookstore. Jeder beim Büchergeschäft. Everybody in the Sunday school. Jeder in der Sonntagsschule. In the mother's room. Im Mutterraum. On the tech team. Beim Tech Team. The administrators. Die Administratoren. The leadership team. Das Leiterschaftsteam. The operations team. Das Leitungsteam. In every ministry that we have. In jedem Dienst, den wir haben. Could you imagine the blessing that God would pour out on us? Könnt ihr euch vorstellen, den Segen, den Gott auf uns ausgießen wird? If I came to church, wenn ich in die Gemeinde komme, to be a blessing. Um ein Segen zu sein. The chapter goes on to say this. Dann heißt es im Kapitel Folgendes. So encourage one another. Ermutigt einander. And provoke one another unto good works. Und ermutigt einander, dass ihr gute Werke tut. Serving one another. Dass einander dient. Not forsaking the assembling of yourselves together. Und nicht vergessend die Zusammenkunft not oder Versammlung. It's not forgessen, it's forsaking. Also suchend, dass wir die Versammlung nicht versäumen. Not forsaking the assembling of yourselves together. Und nicht die Versammlungen zu versäumen. One more time. Not forsaking the assembling of yourselves together. Und nicht zu versäumen die Versammlungen von euch. Which welche is the habit of some. Welche manche von euch, also was manche von euch tun. But encourage one another. Aber ermutigt einander. All the more. Umso mehr. As you see the day approaching. Wie ihr seht, dass der Tag immer näher kommt. Of the Lord's return. Von der Wiederkunft des Herrn. I'll just end with this. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. People don't come to church. Menschen kommen nicht in die Gemeinde. For one reason. Aus einem Grund. They don't live in their believer priesthood. Sie leben nicht in ihrer gläubigen Priesterschaft. I comprehended this as a 19-year-old. Und ich habe das beobachtet als 19-Jähriger. I never, ever missed church. Ich habe niemals die Gemeinde versäumt. Because I wanted to be a blessing. Weil ich ein Segen sein wollte. I didn't want my chair empty. Ich wollte nicht, dass mein Platz leer sein I sat wird. In the same seat every Sunday. It was over to the left, all the way on the left side. Ich bin jeden Sonntag am selben Platz gesessen, ganz zur Linken. My seat was full. Mein Sitz war immer voll. I was here to serve. Ich war hier, um zu dienen. I wasn't just here to be blessed. Ich war nicht nur hier, um gesegnet zu werden. I was here to be a blessing. Ich war hier, um ein Segen zu sein. I'm part of the house. Ich bin Teil des Hauses. I'm a priest. Ich bin ein Priester. Jesus is the head of the house. Und Jesus ist der Herr des Hauses. I have gifts. Ich habe Gaben. I'm anointed. Ich bin gesalbt. I can be a blessing. Ich kann ein Segen sein. In every way possible. Auf jede erdenkliche Art. In little ways, in big ways. Auf kleine Arten, in großen Arten. In ways that I'm gifted for. Auf Arten, für die ich gesegnet wurde. In ways that I'm not gifted for. Und auch auf Arten und Weisen, für die ich nicht begabt bin. It's all about the house. Aber es geht nur um das Haus. And if we can comprehend this, wenn wir das verinnerlichen können, the effect that we can have in the next 30 years is unmeasurable. Ist die Auswirkung, die wir die nächsten 30 Jahre haben können, ist unmessbar. But beware, brethren. Aber habt Acht, Brüder. Lest you depart from the living God. Damit ihr euch nicht entfernt von dem lebendigen Gott. It's not talking about becoming an unbeliever. Es bedeutet nicht, ein Ungläubiger zu werden. It's talking about becoming a worldly believer. Es bedeutet, ein weltlicher Gläubiger zu werden. Because the opposite of the world, weil das Gegenteil der Welt, is the house. Ist das Haus. The exact opposite of the world is the house. Das vollkommene Gegenteil der Welt ist das Haus. If you want to live contrary to the world with all your heart, wenn du mit deinem ganzen Herzen gegensätzlich zur Welt leben willst, give your heart to the house. Dann gib dein Herz dem Haus. Because Jesus is the house master. Weil Jesus ist der Hausherr. And we are his house. Und wir sind sein Haus. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, I thank you this morning. Vater im Himmel, ich danke dir heute Morgen. Jesus, I thank you. Jesus, ich danke dir. And Holy Spirit, we Heiliger thank Geist, you. Wir danken dir. That we are the house. Dass wir das Haus sind. Under Christ. Unter Christen. We are a community of priests. Dass wir eine Gemeinschaft von Priestern sind. Living intimately together. Die innig miteinander leben. And passionately serving you. Und leidenschaftlich dir dienen. By serving each other. Indem wir einander dienen. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. You have never given your heart to Jesus. Und du hast dein Herz noch nie Jesus gegeben. Maybe you're a Christian this morning. Vielleicht bist du heute Morgen als Christ hier. And you've never given your heart to the priesthood. Und du hast dein Herz noch nie der Priesterschaft gewidmet. You're living for yourself. Du lebst nur für dich selbst. You've put your faith in Jesus 10, 15 years ago. Du hast deinen Glauben in Jesus gesetzt vor 10 oder 15 Jahren. But you're living today for yourself. Aber du lebst heute für dich selbst. Let's make a decision today. Lasst uns heute eine Entscheidung treffen. Pray with me. Betet mit mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. For the first time. Zum ersten Mal. Or oder come into my heart. Komm in mein Herz. And open my eyes. Und öffne meine Augen. To the priesthood. Für die Priesterschaft. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Jesus. Jesus. Cleanse me. Reinige mich. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. Come into my life. Komm in mein Leben. I ask. Darum bitte ich. In Jesus name. In Jesu Namen. Can you say those words? Können Sie diese Worte aussprechen? Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. And for the church. Und für die Gemeinde. Pray with me. Jesus. Bitte mit mir, Jesus. I want to be part of the house. Ich möchte Teil des Hauses sein. Cleanse my heart. Reinige mein Herz. Give me a new beginning. Gib mir einen Neustart, Neuanfang. Fill me with confidence. Fülle mich mit der Zuversicht oder Freimütigkeit. To access you. Dass ich Zugang zu dir habe. Anytime. In jeder Zeit. Any place. In jedem Ort. In any condition. In jedem Zustand. With an honest heart. Mit einem ehrlichen Herzen. Help me to be honest. Hilf mir, ehrlich zu sein. And help me to set my mind on the things above. Hilf mir, dass ich meinen Verstand auf die Dinge darüber richte. As never before. Wie noch nie zuvor. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.